Eine letzte Konsequenz animistischen Denkens, die für uns wichtig ist. Körperlich gezeichnete Menschen standen offensichtlich in einem besonderen Kontakt mit den anderen Mächten. Sie waren Medien, verfügten als Mediatoren über einen privilegierten Zugang. Und zumindest in den beiden Fällen der besonders schamanisch Verdächtigen trifft das zu. Die mutmaßliche Angakok aus Dolny Vestunice mit dem schiefen Gesicht und der Mann mit der Puppe aus Brno, dessen Körper über Jahre hinweg von einer Knochenhautentzündung malträtiert wurde. Wir werden noch weiteren Exemplen begegnen, und natürlich ist da unsere aufwendig bestattete Frau aus Bad Dürrenberg, die ebenfalls körperlich auffällig gewesen zu sein scheint. Mitunter kursieren funktionalistische Deutungen. Die Übernahme rituell-spiritueller Tätigkeiten bietet all jenen, die ansonsten weder jagen noch sammeln konnten, eine Chance, sich in den Dienst der Gruppe zu stellen und als nützlich zu erweisen. Das mag eine Rolle gespielt haben, ist aber beileibe nicht die ganze Geschichte. In der animistischen Perspektive waren diese Individuen privilegiert, ausgezeichnet und deshalb besonders geeignet für den Kontakt mit jenen Kräften, die unser Schicksal bestimmen. Aus der Ethnographie kennen wir das. Viele Schamanen werden durch eine Krankheit oder eine schwere psychologische Krise auserwählt. Sie wehren sich zwar gegen die Berufung durch die Geister, geraten aber dadurch nur noch tiefer in Nöte. Erst, wenn sie sich ihrem schamanischen Schicksal fügen, gesunden sie. Wieder eine Glaubwürdigkeitsstrategie. Menschen besitzen ein Alarmsystem, das darüber wacht, nicht ausgenutzt zu werden. Eine schwere Krankheit, ein körperliches Gebrechen fungieren da als augenscheinlicher Beweis, dass eine Schamanin, ein Schamane, einen hohen Preis zahlen musste, dass seine Profession also kein Vergnügen und er damit kein Scharlatan ist.